die niemals weicht, still und wunderbar. Zwei Seelen verwebt in der Tiefe unberührt, fern vom Weltgebrauch. Einzigartige Innigkeit im Auge. Exklusives Recht, das kein Markt der Welt verkauft, nur das Herz gewährt. Flüchtigkeit verblasst, wenn der Blick im anderen ruht und die Zeit vergisst. Dauerhaft und fest knüpft die Liebe ihr Gewehr. Versprechen ohne Worte, nur im Sein, überdauert alles. Des Scheins ist die Nähe, die wir teilen, unser wahrer Grund. Heilig ist das Band, das zwei Seelen still vereint, gegen